Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 3 bis 4. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Gott segne dieses Wort. Das Wichtigste. In diesem Bibelvers, hier, diesen Bibelversen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, lernen wir, was das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist, wie Paulus uns das hier schreibt, ist eben, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, für unsere Sünden, und wieder auferstanden ist am dritten Tag. Und eben, dass wir dadurch verstehen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und unser Vorgänger ist. Und wir dann in den Himmel gefahren ist und uns den Heiligen Geist geschickt hat. Und Paulus erinnert uns, dass die Auferstehung eben das Fundament ist, das ist das Wichtigste. Das ist nur einmal passiert in der Menschheitsgeschichte und das wird nicht nochmal passieren. Und wir tun gut daran, uns zu erinnern, dass Paulus selber, dass da eine Veränderung war in Paulus. Denn er war nicht immer Christus zugewandt in seinem Herzen, sondern war ursprünglich Saulus, ja. Und wurde dann eben von unserem Herrn Jesus Christus speziell auserwählt, um die gute Nachricht zu verbreiten. Und geht mal rein in die Apostelgeschichte, Kapitel 9, und lest mal mehr über, wie von Saulus zu Paulus, was da passiert. Und auch in den nachfolgenden Kapitel 13, Apostelgeschichte Kapitel 13, bis zum Schluss, dass die Aussagen von Paulus und wie Gott in und durch Paulus wirkt in der frühchristlichen Gemeinde. Und das ist schon erstaunlich, dass wir da eben das Zeugnis haben von Paulus. Und hier im 1. Korintherbrief 15, lest mal durch das ganze Kapitel. Das 1. Korintherbrief 15 hat alles mit der Auferstehung zu tun, das uns Hoffnung macht. Und wir wollen es nicht versäumen. Aber wenn ihr reingeht auch in Kapitel 15, Vers 8, schreibt uns Paulus, als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen, so als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden. Gott segne dieses Wort. Also, Paulus hat selber den auferstandenen Jesus gesehen, ja, in leibhaftiger Form. Wie genau, das wissen wir nicht. Das sagt uns die Bibel nicht. Das ist aber in Ordnung. Aber eben, es ist wichtig zu verstehen, dass wir eben nicht nur die Evangelien haben, ja, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, zwei Augenzeugen, Matthäus und Johannes, zwei Nicht-Augenzeugen, Markus und Lukas, der auch die Apostelgeschichte geschrieben hat, und eben auch hier eben die Bestätigung von jemandem, der Christus ja nicht immer zugewandt war. Ja? Und lest mal rein, geht mal rein in die Apostelgeschichte. Kapitel 9, wie das da losgeht, wie Saulus zu Paulus wird, sozusagen durch Christus. Und dann eben nachfolgend Apostelgeschichte, Kapitel 13 bis zum Schluss der Apostelgeschichte, die Aussage und das Testament, das Zeugnis, was Paulus verschiedenen Menschen und Menschengruppen gibt. Das wollt ihr auf jeden Fall nicht versäumen. Ja? Also das ist das Wichtigste, dass wir in Gottes Wort bleiben. Lieber Jesus, wir danken dir hier für die Wahrheit, die du uns gibst in deinem Wort. Und dass du uns erinnerst, dass eben, ja, wie Paulus eben selber ein Augenzeuge war von dir. Und wie das alles funktioniert, wissen wir nicht. Du bist ja schon in den Himmel gefahren, ja, aber du bist ihm trotzdem erschienen, wie auch immer, wir wissen das nicht. Aber wir haben einen wichtigen Augenzeugen hier und ja, wir beten, dass alle Menschen nicht nur zu dir kommen, sondern auch lernen und auch lernen wollen, als reuige Sünder sich abwenden von der Sünde und sich dir zuwenden, unserem Jesus Christus, und begeistert sind, in der Bibel zu lesen und zu wachsen. Es gibt so viel zu entdecken in der Bibel. Und ja, wir beten hier, dass Menschen auch über unseren Bruder Paulus mehr lesen und erfahren und seinen Lebens- und Leidensweg auch mitverfolgen. Das ist in der Apostelgeschichte, beginnt er am Kapitel 9. Dann geht es weiter in Apostelgeschichte Kapitel 13 bis zum Ende. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Zeugnis. Und wir danken dir, dass wir dein Wort haben, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.